Mit Gästen ins Gespräch kommen. A10a. Hören Sie. Wie kommt der Kellner mit den Gästen ins Gespräch? Wonach fragt er? Worüber informiert er die Gäste? So etwas habe ich noch nie gegessen. Aber ich muss sagen, dass es köstlich war. Das freut mich, dass Sie zufrieden waren. Ihr Restaurant ist eine Entdeckung. Waren Sie schon mal in der Gegend? Nein, wir sind das erste Mal hier. Seit wann sind Sie denn hier? Wir sind vor einer Woche angekommen. Sind Sie gut untergebracht? Ja, wunderbar. Und wie lange bleiben Sie? Wir bleiben noch 2 Wochen. Was haben Sie denn schon unternommen? Wir gehen am liebsten wandern oder Radfahren. Aha, dann wissen Sie vielleicht, dass Kalamita besonders schön ist und dass man dort gut Radfahren kann. Nein, Kalamita kennen wir noch nicht. Es ist idyllisch und die Farben sind sehr intensiv. Die Rundwege sind gut beschildert. Unterwegs gibt es übrigens die Fattoria Ripalte. Da bekommen Sie köstliche Salami oder Käsebrote für den Rückweg. Das klingt wunderbar. Hätten Sie vielleicht eine Broschüre? Leider nein. Die Broschüre bekommen Sie in der Touristeninformation. Gut. Vielen Dank für die Hinweise. Dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Und ich hoffe, dass Sie mal wiederkommen. Bestimmt. Wir fahren ja erst in 2 Wochen ab. Thank you.